gespart und allzeit gewahrt im Herren mein. Zum Besten sein schickt ich mich drein, Gnade, Gunst verhofft, doch's Gemüt zu empor, noch mehr Langzeit, noch Ehrenstreit, muss dann weit, das sehr mich kränkt. Mein treuer Dienst bleibt stiftet. zwei blutroten Elken schick ich dir mein Blut, du. An dir einen meine Knospen, den treuen sei gut. Thank you.